Herz hinein kommt blau heraus. Die Arbeit schmeckt ihm gar mit dir, doch umso mehr das Bier. Der Kaminkehrer vom Hofbräuhaus geht schwarz hinein, kommt blau heraus. Bevor der Menschenarbeit weg, wird erst mal ein Geschenk. Franz Xaver, so heißt er, ein Münchner Kaminkehrermeister. Er kehrt in Schwabing, er kehrt in der Au. Wie viele Kamine weiß keiner genau. Doch jetzt hat er eine neue Stelle. Eine solche hat im Land schon dauert. Doch schaut er nimmer in Kamin, weil er zum Ostburg eine Schau. Der Kaminkehrer vom Hofbräuhaus geht schwarz hinein, kommt blau heraus. Die Arbeit schmeckt ihm gar nicht hier, doch umso mehr das Bier. Der Kaminkehrer vom Hofbräuhaus geht schwarz hinein, kommt blau heraus. Die Farbe ist ihm ziemlich lust, die Hauptsache ist, er hat ne Durst. Ri-ru-di-o, ra-ru, ri-ru-di-o, ri-ru-di-o, ra-ru, ri-ru-di-o. Franz Xaver, so heißt er, der Hofbräu-Kaminkehrermeister. Man sieht ihn nur selten hochgehoben am Kamin, doch drunten am Stammtisch, da kennt jeder ihn. Sein Werkzeug steht für ihn bereit, in des Pascader liegt allein. Und wenn er erst in Stimmung kommt, dann darf es 3, 4 Liter sein. Der Kaminkehrer vom Hofbräuhaus geht schwarz hinein, kommt blau heraus. Die Arbeit schmeckt ihm gar nicht hier, doch umso mehr das Bier. Der Kaminkehrer vom Hofbräuhaus geht schwarz hinein, kommt blau. Farbe ist ihm ziemlich wurscht, die Hauptsache ist, er hat den Wunsch. Ri-ru-di-o, ra-ru, ri-ru-di-o, ri-ru-di-o, ra-ru, ri-ru-di-o, ri-ru-di-o, ra-ru, ri-ru-di-o, ri-ru-di-o, ra-ru, ri-ru-di-o.